Ein Sprecher des koreanischen Nationalkomitees für Friedensschutz veröffentlichte am 6. Juli eine Erklärung. Darin hieß es: Der erfolgreiche Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14, das Endziel für die Vollendung der atomaren Streitkräfte des Staates, war eine große Demonstration der unbesiegbaren Stärke des Südkorea und der grenzenlosen Macht der Rüstungsindustrie für Selbstverteidigung und gilt für die TVJK, die von Jahrhundert zu Jahrhundert so sehr ihre eigene starke Verteidigungskraft ersehnt hat, als ein bemerkenswertes, großes feierliches Ereignis in der Geschichte. Die Nachricht über den großen Sieg des Südkorea in der Konfrontation mit den USA erschüttert derzeit die ganze Welt. Der erfolgreiche Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete der TVJK bewirkt in der Struktur der Weltpolitik eine große Bewegung und ist deswegen von epochaler Bedeutung. Aber ungeachtet dieser Tatsache werden in Südkorea die wahnwitzigen Konfrontationskampagnen gegen die Feierlichkeit der Nation durchgeführt, was die gesamte koreanische Nation in Wut versetzt. Als die Nachricht über den erfolgreichen Testschuss veröffentlicht wurde, berief der südkoreanische Machthaber hastig eine Vollversammlung des Nationalen Sicherheitsrates ein und redete lauthals, dass Südkorea die verantwortliche Provokation von Nordkorea wiederholt nachhaltig verurteile und dass dieser Fall nicht nur mit Erklärung zu erwidern sei. Unter Einwilligung von Trump hielt Südkorea lächerlicherweise eine gemeinsame Schussübung der ballistischen Rakete Südkoreas und der USA ab. Die Zuständigen für Diplomatie und Sicherheit, wie die von Außenministerium und Vereinigungsministerium und sogar die Angehörigen der Regierungspartei und der oppositionellen Parteien Südkoreas, machen wie die Frösche am Teich große Lärme und behaupten, dass dieser Testschuss eine totale Verletzung der Resolution des UNO-Sicherheitsrates sei und dass Südkorea zur Ergreifung der Gegenmaßnahme mit der Weltöffentlichkeit darüber besprechen werde. Die südkoreanische Armee veröffentlichte eine Erklärung, verleumdete darin wagemutig die höchste Würde der TVJK und ließ sogar verrückte böse Worte wie Provokation und Untergang fallen. Die beispiellosen Konfrontationskampagnen der südkoreanischen Regierung sind nur der letzte verzweifelte Versuch derjenigen, die vor unserem erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete in Ohnmacht und Angst geraten sind und eine dumme und leichtsinnige Handlung der Todkranken. Beim ersten und einmaligen Versuch gelang der TVJK, der Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete, die das Zentrum der USA treffen kann. So hat sie die feste Garantie dafür geschaffen, den Drohungen der USA mit Atomkrieg von Wurzel aus ein Ende zu setzen, den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel und der Region zuverlässig zu verteidigen und eine helle Zukunft für das Gedeihen der Nation einzuleiten. Das ist ein feierliches großes Ereignis, nicht nur für die TVJK, sondern auch für alle Koreaner im Norden, Süden Koreas und im Ausland. Solange die feindselige Nordkorea-Politik der USA und ihre atomare Drohung nicht beseitigt werden, werden wir die TVJK auf keinen Fall über unsere Kernwaffen und ballistischen Raketen verhandeln und keinen einzigen Schritt von der Verstärkung der nuklearen Streitkräfte zurückziehen. Das ist unser unerschütterlicher Wille. Südkorea soll es sich hinter die Ohren schreiben, dass es unwiedergutmachbares Schreckliches durchmachen wird, wenn es ungeachtet der Änderung der Welt vor Augen der mächtigen Armee von Baekdusan wagemutig handelt. Es soll sich dementsprechend nicht leichtsinnig benehmen. Die Regierung Südkoreas wird genauso wie ihre Vorgänger um Park Geun-hye, die sich gestützt auf die USA mit der innerkoreanischen Auseinandersetzung beschäftigt hat und schließlich ins Grab der Geschichte gelandet ist, ein miserables Ende erleben, wenn sie trotz unserer Warnungen unsere Maßnahmen für die Verstärkung der Selbstverteidigungskraft kritisiert und die Konfrontationskampagne gegen die TVJK extremisiert.